Ü6. Entschuldigung, ist hier frei? Ja, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, sagen wir du? Okay. Woher kommst du? Ich komme aus España. Ach, aus Spanien? Ja, aus Spanien. Warst du schon mal in Spanien? Ja, ich war in Madrid und Sevilla. Und woher kommst du? Aus Córdoba. Das kenne ich nicht. Wo liegt das? Südwestlich von Madrid. Trinkst du auch Kaffee? Ja, gern. 2 Kaffee, bitte.